Abschnitt 12 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Michal, Teil 4. So blieb sie, die alleinige Herrin des Hauses. Die Nebenfrauen, halb ihre Dienerinnen, verhielten sich demutsvoll und unterwürfig. Jede wusste, dass eine Auflehnung den vollsten Zorn des sonst so gutmütigen Paltiel entfesselt hätte. Er selbst blieb gleichfalls unverändert, aufmerksam, zurückhaltend, in gleichmäßiger Entfernung. Ohne Launen und Mannesüberheblichkeit, aber auch ohne Kriechertum. Auch als Jonathans Spenden aufhörten und die Trauerkunde von seinem Tode, dem seiner Brüder und Sauls, eintraf, veränderte sich nichts. Wie Michal innerlich die Nachricht aufnahm, erfuhr niemand. Sie hielt die vorgeschriebenen Trauerriten ab, aber ihr starres, unbewegtes Gesicht verriet nicht, was in ihr vorging. Paltiel ließ sie nicht fühlen, dass sie nun nicht mehr auf der gleich hohen Stufe stand wie vordem, und er hätte nicht geduldet, dass ein hämisches Wort, eine boshafte Andeutung, sie kränkte. Ihm blieb sie, was sie war, ein Wesen aus höherer Sphäre. Vielleicht hätte der Dank für dies vornehme Zartgefühl sie ihm gewinnen können, aber nichts verriet ihr, ob sein Blut nach ihr Ausschau hielt und Lockung spürte. Deshalb wechselte sie ihre gleichmäßige Ruhe nicht und schien mit allem abgefunden und zufrieden. Manchmal aber, wenn niemand es sah, fuhr sie heftig und fiebrisch einem der kleinen Mädchen oder Knaben, die nun das Haus mit Lärm und Freude füllten, über das erhitzte Gesichtchen oder riss gar den warmen, ungeschickten kleinen Körper an sich, bedeckte ihn mit bettelnden Küssen, hüllte ihn in den Mantel aller weichen Zärtlichkeit, aller unerfüllten Sehnsucht jener Frauen, die das Schicksal um das Mutterrecht betrog. 10 Jahre verblieb Michal so im Dunkel und in der stillen Abgeschiedenheit ihrer Verbannung. Sie hatte abgeschlossen mit ihrem Leben, grollte nicht, ja, sie begann sogar schon zu vergessen. Glanz, Hoffnungen, Ehrgeiz, Liebe lagen hinter ihr. Verwehte Herbstblätter in einem schwermütigen, ungepflegten, längst versperrten Garten. Noch hatte es Stunden gegeben, in denen ihr Herz Unruhe und Erwartung wild durch ihren Körper pulste. Dann war sie, von niemandem gesehen, durch ihre Kammern hin und her gewandert, erregt, planend, lechzend nach der Befreiung aus ihrer Enge, im Drange, die Mauern der Gefangenschaft zu sprengen und in das bewegte Dasein draußen zurückzueilen, auf den Platz, der ihr gebührte, teilzuhaben an der Herrschaft, an der Bestimmung über das Los anderer, das eigene Geschick kraftvoll und nach selbstherrlichem Gesetz zu gestalten. So war es, als nach Sauls Tode verkündet wurde, dass ihr Halbbruder Eschbal den Thron bestiegen, und stärker noch, als sichere Nachricht kam, dass David lebte, dass er sich zum König aufgeschwungen hatte über den Stamm Juda und im fernen Hebron residierte. Nun musste man sich doch ihrer erinnern, des Unrechts gedenken, das ihr widerfahren, sie abholen in königlichen Ehren, sie erheben aus ihrer Niedrigkeit, sie schadlos halten für die Tage der Schmach und der Entbehrung. Aber niemand kam, niemand kümmerte sich um sie, sie war verloren, vergessen, das graue Einerlei war unabänderlich. In Qual wanden sich ihre schlaflosen Nächte, ihr Geist empörte sich, rang mit der Bitterkeit, der sie zu erliegen drohte. Sie haderte mit dem Gott ihres Volkes, beschimpfte seinen Namen, verhöhnte seine Ohnmacht und fluchte seiner Gleichgültigkeit. Eine schwere Furche querte sich rissig über ihre Stirn, Gram schüttete vorzeitiges Silber auf ihre Schläfen. Paltiel bemerkte es wohl, ahnte die Gründe. Aber er erwies auch jetzt ihrem Kummer Ehrfurcht und Schweigen. Müßige Frage wäre ihm wie Entblößung erschienen. Sie dankte es ihm gewiss, aber es ist sehr schwer, sich niemals anlehnen zu dürfen, weil hohe Abstammung vorschreibt, allein und stehend zu leben und zu sterben. Heimlich neidete sie den anderen Frauen zuweilen das Glück der Niedrigkeit. aber auch dieser Hochflut folgte müde Ebbe. Nun lag auch das schon wieder viele Jahre zurück. Sie hatte sich abgefunden, und es war um sie und in ihr gänzlich tot und Stille. Da wurde eines Morgens die dörfliche Ruhe jäh aufgeschreckt. Boten des Königs Eschbal trafen ein, hielten sich nicht lange mit Paltiel auf, sondern begehrten stürmisch und heftig, sofort vor Michal geführt zu werden. Sie warfen sich vor ihr nieder, grüßten so ihres Herrn Blut und richteten dann ihren Auftrag aus. Ehrfürchtig im Tone, aber doch ohne den Gedanken oder die Möglichkeit eines Widerspruchs. Eschbal, rechtmäßiger König von Israel, forderte die Schwester auf, sich sofort in Mahanaim, seiner Hauptstadt, einzufinden. Weiter gingen seine Worte an sie nicht. Zweck und Gründe hatte er ihnen nicht angesagt, danach zu fragen kam ihnen nicht zu. Aber einen Aufschub duldete der Befehl nicht. Höchste Eile war geboten und alles war mitgebracht und bereitet, die Reise sogleich anzutreten. Angemessen in Zurüstung und mit reichem Gefolge für die hohe Frau, die Schwester des Herrschers. Michal erkannte sofort, es hatte keinen Sinn, in diese Männer zu dringen. Sie wussten sicher nichts, waren nur Glieder, keine Köpfe. Ob Gutes oder Schlechtes ihr bevorstand, würde sie bald erfahren, und sie war gewappnet gegen jeden Stoß. Weder für Schrecken noch für Freuden glaubte sie ihr vereistes Gemüt noch empfänglich. Ohne ein weiteres Wort wendete sie sich zum Ausgang, bereit, den Tragsessel zu besteigen. Am Türpfeiler stand Paltiel wie ein Sklave, der nach dem 7. Jahr statt der gesetzlich ihm zukommenden Freilassung die Fortdauer der Leibeigenschaft wählt und zum Zeichen der nun unlösbaren Bindung mit dem Ohrläppchen an den Pfosten des Hauses geheftet wird. In blassem Entsetzen zuckten seine Lippen, als ob sie Worte formen, Bitten hervorpressen wollten. Verlass mich nicht, geh nicht fort, ich ertrag es nicht. Nun schnürte sich plötzlich doch ihr Herz zusammen. Stand es so um ihn? War sie ihm so wert gewesen, so in ihn hineingewurzelt, bis in seiner Seele Muttergrund? Ein Schwindel überlief sie, schloss ihre Augen. Eine Stimme in ihr sprach, weigere dich, niemand wird es wagen, dich gewaltsam fortzuführen. Bleibe hier, in stillem Frieden. Hier ist deine wahre Heimat, hier wartet scheue Liebe auf dich, wartet ein treuer, ehrenhafter, schlichter Mann, dem du Erde und Himmel bist. Bleib hier, umhegt, geborgen, werde im Geiste und im Fleische dieses Mannes Weib, werde Mutter seiner Kinder, lass die feindliche Welt da draußen, sie bringt dir Unglück. Ein kurzes Zaudern nur, dann warf sie die Versuchung entschlossen hinter sich. Mochte kommen, was immer, sie musste ihren Weg zu Ende gehen. Der Dämon, der ihr Geschlecht ins Unheil jagte, trieb auch sie. Und wenn er sie zum Abgrund stieß, so war es doch ihre Bestimmung, Seligkeit, seinem grausamen Zwang zu gehorchen. Aber sie nickte Paltiel gütig, trostreich zu, weicher als je. Es schien ihm wie eine Verheißung, eine halbe Aussicht. Vielleicht brachte gerade dieses Ereignis den heimlich ersehnten Umschwung. Man wusste ja nicht, was der König wollte. Bewegte ihn nur der Wunsch, die Schwester zu sehen, ihr Leben freundlicher zu gestalten, dann, ihr Blick versprach es, dann kam die Stunde, in der er es wagen durfte zu reden, endlich das Geheimnis seines Lebens zu enthüllen. Er durfte ihr seine Liebe gestehen und sie vielleicht, oh, sicherlich, sie würde sich in Gnade zu ihm neigen. In solcher Verwirrung von Sorge und Hoffen schloss er sich ihrem Winke gemäß dem Zuge an. Die Männer des Königs, der von Paltiel nichts erwähnt, wohl an ihn gar nicht gedacht hatte, forderten ihn nicht auf, mitzugehen, aber sie wehrten es auch nicht. Schnell aber zerstoben alle Lindenträume in das Nichts. Nicht zärtliche Bruderliebe oder der Drang, des Vaters Unrecht gut zu machen, hatten Eschbal veranlasst. Wäre es nur auf ihn angekommen, so hätte Michal immer verweilen können, wo sie war. Er hatte sich nie um ihr Geschick gekümmert, und beim ersten Zusammentreffen zog sich ihr Wesen von ihm zurück, in sich zusammen. Dieser spätgeborene Sohn Sauls war nicht von des Vaters oder Jonathans Art, ein haltloser Zauderer, dünkelhaft und ohne eigenen Willen. Und er wäre längst vom Throne Sauls gestürzt, wenn nicht des gewaltigen Kriegshelden Abnerhand ihn schirmend gehalten hätte. Abner, der letzte von den großen Helden aus des Vaters Zeit, war es auch, der ihr nach der flüchtigen und gelangweilten Begrüßung durch den König auseinandersetzte, weshalb man sie hatte kommen lassen. Nichts verriet dabei in seinem wetterharten, durch den Sturm der Schlachten, Wüstenfahrten und das Lagerleben zerklüfteten Gesicht seine Gedanken. Ohne Umschweife berichtete er nur, dass er selbst darauf gedrungen hatte, sie herbeiholen zu lassen, dass er selbst gewillt sei, sie auf der weiteren Reise zu geleiten. Die Staatsnotwendigkeit verlangte dies, damit der alte Zwist zwischen den Stämmen Israels und Juda ein Ende nehme. Denn als Bedingung des dauernden Friedensschlusses hatte der Mann ihre Herausgabe gefordert, zu dem er sie ohne Verweilen bringen werde. Dieser Mann aber war kein anderer als David, König von Juda und ihr rechtmäßiger Gatte. David. Mit einem messerscharfen Schnitt waren 10 Jahre ihres Lebens losgelöst von ihr, 10 Jahre der Entbehrung ausgelöscht, weggewischt, aufgelöst in das Nichts der Vergessenheit. David. Er rief nach ihr, er verlangte, er befahl nach ihr. Wie töricht sie gewesen war. Sicherlich war es früher nicht möglich. Der Zwist mit dem Vater, Not, alle kühnen Abenteuer eines heldenhaften Lebens, stets den Verfolger im Nacken, immer den Tod vor Augen, hatten ihn gehindert. Dann, als er König geworden war, hielt der Streit zwischen Juda und Israel die Schwester des gegnerischen Fürsten ihm fern. Nun aber sollte Frieden sein. Nicht Gold, nicht Macht und Länderzuwachs heischte er, nur sie, sein Weib, die Ferngeliebte, die Gefährtin seines Jugendglückes, die er nie vergessen hatte, wie sie, nie einem anderen Manne gehört, eines anderen Mannes nur gedacht hatte. David, ihr Herr und ihr Diener, ihr Blut und ihr Atem, ihr seliges Lachen und ihre unaufhaltsam zehrende Träne. David, ihr Leben und Sterben, ihr Ich und ihr Du, Gott und die Welt öffneten ihr weit die verlangenden Arme, rissen sie wieder an sich. Und ginge der Weg durch Schnellen des Jordans und den Gifthauch des Toten Meeres, über die vereisten Platten des Libanon und barfuß durch die glühenden Schauer des Sandsturmes der Wüste, kein Mensch, kein Dämon, kein Ungeheuer sollte sie zurückhalten. David, wo war er? Wo weilte er? Warum war er noch nicht mit ihr, bei ihr, der immer in ihr war? Ihrer Ungeduld war jede Zögerung zu lang, obwohl schon Abner dafür sorgte, dass die Sklaven vor Eile keuchten und an Schlaf nicht denken durften. Aber eigene Würde und der große Zweck der Friedensfahrt geboten, dass man alles sorglich und überaus prächtig rüstete, vor allem auch sie selbst. Sardin, das Luxushemd aus fernher eingeführter Seide, umschmeichelte ihren Leib, den man zuvor geknetet und mit Narde und Myrrenöl gesalbt, mit Balsam und wohlriechenden Essenzen abgerieben, dann gepudert und mit Männing leicht geschminkt hatte. Mancherlei Neues hatte während ihrer dörflichen Abgeschiedenheit die Mode erfunden. Die Augenlider und Brauen wurden jetzt mit Spießglanz geschwärzt. Finger und Fußnägel mit Henna rötlich poliert. Man trug auch die Haare ganz anders als vordem, nicht mehr vorn und rückwärts aufgelöst hängend oder zu langen Zöpfen geflochten, sondern zumeist zu Ringellocken gekräuselt. Der Harem Eschbals konnte sich gar nicht darin erschöpfen, dem hohen Gast die Frisur zu ordnen, zu wellen, an der Stirne zu stutzen und die neueste Erfindung auszuprobieren, Goldstaub über ihr Haupt hinzuwehen. Michal war all dies widrig. Zu ihres Vaters Zeiten hatte Einfachheit geherrscht, aber sie duldete es schweigend. Sie fürchtete, durch Widerstreben oder Auseinandersetzungen Zeit zu vergeuden. Es war ja gleichgültig, wie sie zu ihm gebracht wurde, herausgeputzt im Fürstenkleid oder in zerlumpten Bettlerfetzen, nackend, wenn es ihm gefiel, nur schnell, nur fort. Sklaven hoben sie in die Sänfte, und der eitle Eschbal sah ihr, umgeben von seinem Hofstaat, wohlgefällig zu. Man konnte sich vor diesem Emporkömmling sehen lassen. Auch Michael war doch eben echtes, königliches Blut, war Sauls Geschlecht. Über dem duftigen Kopfschal, der der Reisebequemlichkeit halber nur lose, nicht zum festen Turban gewunden war, trug sie, gehalten von einer Korallen, Stirnkette und Muscheln, die dem bösen Blick wehrten, den hauchfeinen Schleier, ohne den sich die vornehmen Frauen nun seit längerer Zeit schon nicht mehr öffentlich sehen ließen. Das kostbare Unterkleid war so lang und schwer, dass die Sklavinnen die Schleppe tragen mussten, silberne Häftel hielten es zusammen. Ihr Gürtel war nicht wie gewöhnlich aus Leinewand, sondern aus bunter Schnur gedreht, gefärbt mit Konchiliensaft und Karmesschildlaus, mit Goldbuckeln verziert und abwechselnd dazwischen mit Topasen, Smaragden, Rubinen, Türkisen und Onyx überkrustet. Die Amulette, 4 purpurblaue Quasten an den Schultern, hatte man nicht vergessen. Goldene Fußspangen klirrten um die Knöchel, die sonst dazugehörigen Schrittkettchen aber ließ man weg, um die Reisenden nicht zu behindern. In den Ohrläppchen glänzten die Netifot, Tröpfchen gleichgeordnete Perlen, Halsketten, Oberarmbänder und solche über den Handgelenken, goldene Ringe für die Finger und Zehen mit Karneolen, Achat, Jaspis und dem seltsam funkelnden Leschem vervollständigten das Geschmeide. Die köstlichen Schuhe aus feinstem Tachaschleder aber zierten 2 schön geschnittene Amethysten. Eine Handtasche nahm sie entgegen mit Spiegelchen aus geschliffenem Metall und einem Bisambüchschen. Aber als ganz zuletzt ein Kebsweib Eschbals eilfertig ihr auch noch einen Nasenreif befestigen wollte, lehnte Michael flüchtig lächelnd ab. Wie sie sich auch entschieden geweigert hatte, der fremdländischen Mode zu folgen und sich schwarze Punkte zwischen Lippen und Wangen einstechen oder gar ein Blumenornament einritzen zu lassen. Mochten sie ihr doch all diesen Tand aus fernen Ländern umhängen, den zu sammeln Eschbal erfreute und den tyrische und kanaanitische Händler des Königs Schwäche kennend herbeigeschleppt hatten, vor Davids leuchtenden Augen würde er ohnehin erblassen und zerstieben. Ihr Antlitz aber musste unverstellt und unverändert vor Freuden wie der Jung ihm zärtlich entgegengrüßen. Unterwegs freilich an den morgenkühlen Tagen und den Abenden, in denen das Kamel in ihrem Tragstuhl sanft sie wiegte oder wenn sie während der Mittagsruhe still im Schatten einiger Palmen oder unter schnell aufgeschlagenem Zelte ruhte, unterwegs, wenn der Schlummer nachts sie floh und der auf- und abschwellende Sang des Gebetes vom Feuer der Männer zu ihr herüberplärrte oder ein Vogelschrei, ein Brüllen der Saumesel ihr Denken schmerzend aufstörte, kam häufig schwere Überlegung über sie und ihr hässlicher Bastard, der Zweifel. Dann sah sie den andern David vor sich, den falschen, ihr Fremden, wie er in der Nacht des Abschieds in ihre Seele sich eingeätzt. Und Sauls mächtige Erscheinung heftete die Augen vorwurfsvoll und anklagend auf sie. Die Fürstin drehte sich und stöhnte. Die Sklavinnen schlichen sogleich näher, murmelten zauberkräftige Worte, um den feindlichen Geist zu verjagen. Aber Michael rang sich bald frei. Dies war nicht wahr, durfte nicht wahr sein, sie ertrug es nicht, wollte es nicht. »David, mein König, mein Held, mein Geliebter, wo weilst du? Sei bei mir!« Sei mit mir, der du immer in mir bist, verlass mich nicht, du mein Ich, verlier mich nicht, du mein Du. Nie aber blickte sie zurück nach dem Ende des Zuges, nie wandte sie das Haupt, wenn sie wieder die Sänfte bestieg, nie durften ihre Gedanken Untreue begehen und auch nur flüchtig sich abwenden zu dem Schatten der Vergangenheit, zu den Krankentagen der Verbannung, zum gestorbenen Gestern. Davids war sie gewesen bis zu jener Nacht, da er sie fliehen musste. Davids war sie heut. Würde sie morgen sein, in unzerrissener Folge. Dazwischen war nichts und es gab nichts. Nur vor ihr strahlten die Stunden. Was hinter ihr lag, war keine Wirklichkeit, nur ein erstickender Spuk, von Samum erzeugt in buhlerischer Gemeinschaft mit der Dürre und dem Entsetzen. und der dort als letzter übersehen von den hochmütigen Esel- und Kameltreibern, durch die Sonnenglut im stechenden Sande malend die müden, wunden Füße schleppte, dessen tief in den Höhlen entzündete Augen nur nach einem Punkte starrten, auf die hohe, leuchtende Sänfte, die auf den Schultern der Träger oder am Buckel des Kamels schwankte, den kaum am Stab noch ein Wahn, eine unbestimmbare ihre Hoffnung aufrecht erhielt. Er war auch gar nicht Paltiel, der wohlhäbige, gefestigte, wackere und angesehene Hofbesitzer aus Galim. Das war ein Siecher, elender Bettler, wie sie mit Ekeln, Schweren vor den Toren der Städte sitzen, die Klapper in der Hand um Mitleid wimmernd. Ein Gespenst, dem Grabe entstiegen, und was hatte er mit der Tochter eines Königs, der Gattin eines Königs zu tun? Er, ein Mensch, der aus der Bahn geworfen, von einem unfassbaren Geschick zerschmettert, dahinschwankte, ohne zu verstehen, ohne einen klaren Gedanken fassen zu können, nur in dem eigensinnigen Triebe festzuhalten, was man da von ihm wegtrug aus seinem Leben. Eine ungeheure Faust hatte in ihn hineingegriffen, sein Herz zusammengekrampft, dass es in überhitzter Kraftanstrengung jagte. Nun ließ sie los. Er sackte zusammen, blieb am Wege, im Staube. Das Rad ging über ihn, zerquetschte ihn, und was da übrig blieb, war nicht wert, den Blick einer vorübergleitenden hohen Frau auf sich zu lenken. Aber wie sollte er weiterleben, nachdem er ins gelobte Land von Weitem hatte sehen dürfen? Wie sollte er zurückfinden in seine Einsamkeit, seine Demut, in die lichtlose Armseligkeit des Einst? Wie sollte er, der Michal, Ehemann, nun wieder sich wandeln in den kümmerlichen Paltiel des Herrn Niemand Sohn? Die Furten des Jordan waren durchschritten. Der Marsch ging schwerfällig die Hänge des Gebirges Birzenaki hinan. Auf dem Sattel, über den die Straße führt, nördlich Bahurim, dem alten Grenzort des Stammes Benjamin, ließ Abner rasten. Am Horizont erschien die unregelmäßige Masse einer leichten Erhöhung, der Ölberg von Jerusalem. Ein Fieber sprang Michal an. Hier stand sie am äußersten Punkte der Heimat. Von Benjamin war ihres Vaters Herrlichkeit ausgegangen, hier wohnten noch die Leute ihrer Sippe. Dies Volk gehorchte noch ihrem Bruder, dem Sauliden. Wenn nun der Saumpfad sich senkte, kam sie in fremdes Gebiet, ins Land der kanaanitischen Jebusiter und danach zu den Judäern, die ihrem Vater immer aufsässig gewesen, Davids Stammesbrüder, Davids Reich. Unwiderruflich hatte das Orakel dann gesprochen. Das neue, Unbekannte nahm sie auf, trennte alle Fäden der Verknüpfung. Aber zu David führte der abwärts sich schlängelnde Weg, und wo David war, war das Leben, war die Heimat. Ein lautes, bitterliches Weinen traf ihr Ohr. So völlig aufgelöst und in fassungslosem Schmerz, wie es nur Kinder oder die kindesgleichen Gemütesgebliebenen in letzter Not und Hilflosigkeit vermögen. So weint nur jemand, der ohne Hoffnung, ohne Waffe des Widerstandes, unter unerbittlicher Gewalt zusammenbricht, dem das Liebste, was ihm ward, wegtreibt auf Nimmerwiedersehen. So weint man innerlich am Grabe seines Kindes in der Scheidestunde. Nun wandte sie doch den Kopf zurück, bezwungen wie der Willen, tief betroffen, ahnungsvoll. Und sie sah, was sie erwarten musste. Abner war zum Schweif des Zuges getreten und wies gebieterisch dem Paltiel die Straße, die sie gekommen. Bis hierher, bis zu des Reiches Grenze, hatte er ihn geduldet. Ihn weiter mitzunehmen wäre für David eine Beleidigung gewesen. Davon verstand Paltiel nichts. Er wusste nur das eine, empfand nur, dass er auch des Letzten beraubt werden sollte. Wenigstens hatte er noch in ihrer Nähe weilen, von fern sie sehen dürfen, wenn sie die Sänfte betrat und verließ. Durch die gleiche Sonnenglut, den gleichen Wind, der ihr Belästigung und Erquickung gewesen, war er mit ihr noch verbunden. Die Spuren trat er nach, die ihr Tragt hier in den Boden wuchtete. Nun wurde er fortgestoßen wie ein räudiger Hund, verjagt wie unreines Getier. Er machte einige Schritte, drehte sich, taumelte, fiel, stand wieder auf, hielt still, Die barsche Ungeduld Abners trieb ihn weiter. Er fürchtete sich, er blickte zurück, sah Michals Augen, wollte auf sie zu, musste weichen, begriff nichts, ging rückwärts, verstand nichts, stolperte und weinte, winselte und weinte. Und langsam, langsam tauchte er unter, entglitt dem Augenfeld der schweigend starrenden Leute, sank und verschwand aus dem Gesichtskreis, aus dem Leben der Frau, die er 10 Jahre unter seinem Dach geborgen hatte. Keine Bewegung machte Michal ihm nach, nur ihr beklommenes Herz dankte ihm, nur eine wehe Stimme in ihr rief ihm Abschiedsgrüße zu. Jetzt hatte der Fels ihn verschluckt. Noch einmal von einer Wegbiegung her kam der leichte Hall seines Schluchzens. Dann war alles still. Abner kam vor, gab das Zeichen zum Aufbruch. Die Sklaven hoben den Tragstuhl, ihr eintöniges Marschlied setzte ein, der Sattel von Bachurim war überwunden, das Gebirge trennte sie von Paltiel, dem Lande Benjamin, dem Volke Israel. Michal, die Königin von Juda, hatte die Grenze des Saulidenreiches überschritten. Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Alice Stein.